Kollege, Arbeit, das ist die Boss-Aura. Kollege steht im Morgengrauen auf dem Himalaya-Gipfel, die Zigarre entzündet und zieht dran in dem Wissen, alles was es da unten gibt, kann er besitzen, denn er ist der King, die anderen sind Bitches. Es ist immer noch der Typ mit den historischen Punchlines, die unvergänglich sind wie eine chronische Krankheit und sie gehen nie aus, wie muslimische Frauen, ist es immer noch Kollege der Boss. Immer noch der Typ mit dem Alpha-Gen, immer noch die Gun unterm Poloshirt von Ralph Lauren, immer noch der Typ, den Rapper jede Nacht im Albtraum sehen, immer noch Kollege der Boss. Immer noch der Typ mit dem Dick in deiner Bitch, immer noch David, I'm King in dem Game mit dem Flow, sind Lichtgeschwindigkeit, Bitch. Immer noch voll in die Fresse, immer noch goldene Kette, ist es immer noch Kollege der Boss. Immer noch der Porsche voll mit Chicks, der Big Boss ist weg und Rapper sehen mit sorgenvollem Blick, wie seine Pläne langsam aufgehen wie die Morgensonne, Bitch, ist es für immer Kollege der Boss. Immer noch der Typ mit dem Alpha-Gen. Immer noch der Typ mit dem Dick in deiner Bitch, Bitch, Bitch. Ich lade meinen Ballermann und baller dann auf alle Manne deiner Bande, Motherfucker, bagge deine Mama vor der Kamera, der Kanada, Germane mit der Gunne, Mom is back, es ist Kollege der Boss. Immer noch umgeben von Zigarrendunst, immer noch reicht dein Punch oder Face sieht aus wie bizarre Kunst. Immer noch der Typ, der deine Bitch in der Karre bumst, immer noch Kollege der Boss. Und ich bin immer noch der heimliche Lover von deinem Girl-Rap, immer noch die Lines, die meine Mama nicht gerne hört. Immer noch Boss-Aura, Rapper sind immer noch Cocksauger. Und ich bin immer noch Kollege der Boss. Immer noch die Hustler-Ikone, immer noch mit breitem Gang wie Palastkorridore, Bizeps wie Wassermelonen, immer noch King in dem Block, ist es immer noch Kollege der Boss. Immer noch der Typ, der im Viertel das Beat streckt, immer noch der Typ mit dem 44er Bizeps, immer noch Pelz, immer noch Bling, immer noch Selfmade King, ist es immer noch Kollege der Boss. Immer noch Armani-Sweater-Kid, die Platinkette blitzt, der Big Boss ist back und Rapper sehen mit Panik in ihrem Blick, dass sie langsam untergehen wie die Abendsonne, Bitch, ist es für immer Kollege der Boss. Immer noch der Typ mit dem Alpha-Gen.